Zunächst konnten sie offenbar zurückgeschlagen werden, aber Einheiten, die zu Syriens Präsident Bashar al-Assad stehen, haben ihre Bodenoffensive in der umkämpften Stadt Aleppo fortgesetzt. Staatsmedien berichten, dass die Einheiten auf das von Gegnern Assads kontrollierte Altstadtviertel Farafra vorrückten. Dort befindet sich auch die Umayyaden-Moschee, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Das Minarett der berühmten Moschee war bereits im April 2013 bei Kämpfen eingestürzt. Insgesamt sollen die Armee und ihre Verbündeten aus vier Richtungen angegriffen haben, heißt es aus syrischen Militärkreisen. Die Offensive sei nach mehreren Tagen syrischer und russischer Luftangriffe auf die Opposition gestartet worden. Der von Gegnern Assads kontrollierte Osten Aleppos erlebte in den vergangenen Tagen die heftigste Bombardierung von Jets und Hubschraubern seit Beginn des Bürgerkrieges. Aber sowohl von Seiten der Führung in Damaskus als auch von Seiten ihrer Gegner ist zu hören, dass die Bodenoffensive erst einmal zurückgeschlagen wurde. Doch die syrische Führung hat angekündigt, ihren Vormarsch fortzusetzen, bis Aleppo wieder unter ihrer Kontrolle steht.